Die Deutschen sollen Sklaven werden und sollen Sklaven bleiben für immer. Und er als britischer Premier eines Imperiums, der wusste, wie man Kolonialpolitik betreibt und wie man Sklaven vernichtet. Das war der Ausspruch von Winston Churchill, eines Krieges, gegen Ende des Krieges, bei der gegenüber Stalin, bei der gegenüber dem britischen Exil Ministerpräsidenten, mit der er gefragt hatte, was sollen wir mit den vielen Deutschen machen, denn die da aus Ostpreußen, das Preußen bat sich, Pommern, Oberschlesien, zu Gegnern, zu Gegnern vertrieben werden. Da sagte er, er kann nur nicht mal keine Sorgen, er wird sterben, sich drum kümmern, die werden zu existieren aufhören. Das heißt, jetzt wird der Ausspruch von diesem Mann bis zum Schatten. Wir werden dem deutschen Volk keinen weiteren oder zweiten Versailler Frieden mehr gewähren, um uns in der UN Vorwurf machen zu lassen. Wir hätten die Rechtsgrundlage des Friedens gebrochen. Wir werden diesmal radikaler vorgehen und wir werden bedingungslose Kapitulation verlangen, wenn wir ein für alle Mal mit dem deutschen Volk machen werden, was wir wollen. Das war der Vertreter der westlichen Umwelt, der sich verbündet hat mit seinem Partner, Theodore Roosevelt, der eine gleichartige Mentalität vertreten hatte, um hier die ganze Staatenwelt Europas, den Bolschewismus, zu überantworten. Und der dritte Partner dieser freien Welt, das war der größte Massenmörder der Weltgeschichte, Joseph Stalin. Der zu diesem Zeitpunkt bereits, bevor er in den Zweiten Weltkrieg eintrat und nach russischen Angaben 60 Millionen politische Mordopfer auf sein Schuldkonto bekommen hatte. Wir kennen die neueste historische Entwicklung oder die Entwicklung der historischen Wissenschaft, insbesondere bei den Veröffentlichungen von Viktor Suvorov, von Karl Hoffmann. Über Stalins Aggressionsplan, Aggressionszielsetzung zur Weltherrschaft, beginnend mit der Auslösung des Europäischen Krieges mit seinem Beschluss am 19. August 1939 zu einem Zeitpunkt, wo die Engländer und Franzosen mit Druck der Amerikaner sich intensiv bemühten, Stalin in diese militärische Koalition einzubinden und Deutschland militärisch zu zerschlagen. In diesem ganzen neuen Entwicklungstrend vorerst gezeigt wurde, denn es war insbesondere zunächst einmal das Wichtigste, um den Kaiser zu nennen, doch ein wenig spätlich mit seinem Buch Mord des Mythos, der unter seiner Zeit aus dem Landsrichter und ehemaliger Akademiker, der in Auschwitz stationiert war, ein Buch geschrieben, wo er rückblickend auf den Auschwitz-Prozess die Farbe untersuchte, was ist ein Schauprozess? Welche Kriterien entwickelt ein Schauprozess? Gibt es Schauprozesse nur bei den Kommunisten oder gibt es womöglich Schauprozesse auch in der westlichen Welt? War der Auschwitz-Prozess ein Schauprozess? Das war im Wesentlichen die Konzeption dieses Buches. Das Buch wurde in einer Zeit geschreibt worden. Zunächst auf den Index der jugendgefährdenden Stoffe gesetzt und hat er inzwischen gemerkt, dass man die Pornografie gesetzgebend nutzen könnte, um politisch oder menschliche Literatur auszuwerfen und in den Ladentisch zu bringen. Man stellt sich ja ganz fest, das hat auch keinen Zweck, denn Erwachsene, die bis Intelligenz und die Wissen, sich auch unter diesen Gesetzen ein Buch zu kaufen, um das sie für ihre Informationsbedürfnisse zu kaufen möchten. Man muss weiter sagen, dass die geistige Entwaffnung Deutschlands nach 1945 nach und nach infolge der internationalen geistigen Verbindung, die man zu den anderen Ländern hat, doch dazu geführt hatte, dass wir an der geistigen Entwicklung des Auslandes teilhaben konnten. Und man konnte natürlich Bücher verbieten in Deutschland, die Amerikaner geschrieben haben oder Engländer geschrieben haben. Sie konnte auch schlecht Dokumentationen verbieten, wie beispielsweise sie die Engländer mit ihren British Policy Documents veröffentlicht haben oder die Italiener oder die Franzosen oder auch die Amerikaner. Alle diese neuen Veröffentlichungen nicht abgewehren darf, wenn die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten und die Rechtsprechungsgrundsätze der Mitgliedstaaten und so weiter, wurde meine Klagen abgewiesen. Was soll denn mit einer Menschenrechtskommission, die solche Sprüche macht? Die Nummer 38, da hat damit auch der Herr beteiligt, da möchte ich noch einfach herausgreifen, aus der Gesetzgebung der natürlich intensive Schutzsätze gemacht. Aber das ist dann auch für eine Stunde gewesen, die Arbeitsanträge von meinem Anwalt wurden abgewiesen. Und dann stand ich auf und habe mit mir eine Videokassette überreicht. Das war eine Videokassette von einer Fernsehaufnahme, die eine 40-jährige Rubrik auf einer 93 veröffentlichte Wochenschau der Alliierten von 1948 gebracht hat, und zwar über den Krakauer-Ausschlussprozess. Und über diesen Krakauer-Ausschlussprozess habe ich einen Artikel, den ich mit 38 Bücher meinen Platz gefunden hatte. Also die hatte man mir zugeschickt, aber die hatte ich nicht direkt weggeschmissen. Und auch hier ist mir dann gar nichts passiert. Ich habe sie von der Öffentlichkeit praktisch verschlossen. Dafür kriege ich jetzt ein Strafverfahren. Das war auch alles, was für mich ausgeht, weil ich an mich das nachfahre. Es sind an sich die Beschlagnahmungen der wissenschaftlichen historischen Literatur. Gleichzeitig mit dieser Beschlagnahmeaktion und dieser Sprache meiner Aufstellung hat man die neuesten Nummern der historischen Tatsachen 1767, 67, 68 mitgenommen, jeweils ein Stück Beschlagnahmung, man hat sie inzwischen alle Beschlagnahmen. Und man hat ein Strafverfahren eingeleitet wegen der Neuausgabe der Nummer 1, wo ich eine Untersuchung über die Kriegsopfer für deutsche Opfer, Propaganda-Opfer, Fragezeichen vorgenommen habe. Und ich hier also eine wissenschaftliche Untersuchung darüber durchgeführt habe. Und man hat beschlagnahmt, dass jetzt Nummer 64 neue Bildfälschungen zwei Teile. Man hat eine Forschung beschlagnahmt, die Nummer 59, Korrespondent mit der historischen Wahrheit und die Nummer 60, Naturwissenschaft, die Dienst, Geschichtsforschung, eine Untersuchung, die sich mit Hermann Hummel und seinen neuen Gutachten auseinandersetzt. Ich will hier einige Beispiele anführen, mit welchen Vokabeln hier gearbeitet wurde. Nehmen wir zunächst mal das Heft Nummer 59, Korrespondent mit der historischen Wahrheit. Es wurde beschlagnahmt, wo die Volksverhetzung begangen haben soll, speziell mit einem Kapitel über die Presse der polnischen Exilregierung in London während des Krieges 1940 bis 1945. Ich finde, das als Historiker ist es immer legitim. Und auch deshalb war es bisher in der internationalen Publizistik auch zu wenig behandelt worden. Was hat eigentlich die polnische Exilpresse während des Krieges über die Unvernichtung publiziert? Das wird vorgestellt, extra genommen in die spezielle polnische Bibliothek, habe mir die Originalausgaben der polnisch-fortnetzigen Regierung angesehen, alles Wichtige kopiert, mitgenommen und darüber eine Dokumentation erforscht. Gesetz der ersten am 6. Mai dieses Jahres in Bielefeld für den landgerichtlichen Strafkammer gegen mich verhandelt wurde, wurde ich zu 15 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, wegen Verharmlosung des Landtags und wegen Uneinsichtigkeit. Ich habe mir die bisherigen Beschlagnahmungen der Legislatur nicht zu Herzen genommen und weiter sachlich im wissenschaftlichen Stil gearbeitet. Durch den Umstandsbruch bin ich praktisch meine Grundrechte los, auf Wissenschaftsschutz, auf Pressefreiheit, auf Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit. Und das geht ganz einfach, indem der Mensch feststellt, ich habe ja gar keine Wissenschaft geschrieben, sondern meine ganzen Arbeiten sind pseudowissenschaftlich. Und so eine Wissenschaft steht nun mal nicht unter dem Schutz der Wissenschaft. Und das hat auch meine Freiheit, kann ich auch nicht ansprechen, denn ich habe ja falsche Tatsachen behauptet, die entgegen den Offenmöglichkeiten stehen, für die es keine Beweise bedürfte. Insofern bin ich also mit rechter Wissenschaft trotzdem bei euch auf meine Freiheit los. So einfach ist das. Das sind Grundrechte. Thank you. Thank you. Thank you. Bruder verwünscht und anheimgeflogen. Wir haben hier mit einem Staat, wo selbst der Bundesjust oder der Justizminister und da muss man schon Steuergelder und mit zunächst mal mit der Verteilerorganisation, einer des Zentralen für politische Bildung, einer der Schüler herausgebracht hat, Recht gegen Recht, wo auf jeder Seite aufgerufen wird zur Denunziation und Anfeindung alles dessen, was rechts ist oder rechts sein oder rechts erscheinen könnte. Es werden nur die Anzeigen, es soll also jeder hingehen und die Strafarbeit bemühen. Und wenn einer einen Brief liest, wo eine Mutter steht mit deutschem Gruß und soll zum Staatsanwalt laufen und anzeigen, das ist die offizielle Richtlinie 1996. Ich kann Ihnen sagen, es ist schauerlich. Natürlich sind all diese Verfolgungsmaßnahmen irgendwelche Einwirkungen auch ausländischer Kräfte zu danken. Ich erinnere mich im Fernsehen an den Besuch von dem israelischen Staatspräsidenten Ehud Zweifmann gesehen zu haben, wie er die Worte sprach, dass er vom Bundeskanzler erwartet, dass jede nationale Regierung hier in Deutschland ausgerottet wird. Die Deutschen sollten mal wagen, einen solchen Ausdruck zu verwenden. Ja, meine Damen und Herren, ich meine, dass wir zurzeit kein souveränes Volk sind. Wir unterliegen heute noch unwahrscheinlich vielen Einwirkungen aus dem Ausland. Und ich habe vorgestern einen Zeitungsartikel in der Hamburgischen Allgemeinen gelesen, wonach Ivan Bauer in einer öffentlichen Versammlung vor irgendeiner Akademie der Künste erklärt hat, die Abwehr der Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Herrn Stolpe, was sollen diese Vorwürfe der Stasi mit Arbeit und sämtliche Bundeskanzler angefangen bis heute sind Mitarbeiter des CIA, des amerikanischen Geheimdienstes. Aussage von Herrn Egon Barr vor einigen Tagen. Das überrascht natürlich nicht, aber selbst wenn sie nicht Mitarbeiter amerikanischer Geheimdienste sind, so sind sie doch schon in ihrer Eigenschaft als Partner der Vereinigten Staaten auch in so vielen Dingen verstrickt, die man einfach als Deutscher gar nicht verstehen kann. Ich denke nur an die Zahlung von 18 Milliarden D-Mark für die Beteiligung am Golfkrieg, mit der wir wirklich nichts zu tun haben. Und damit durch eine solche Kanzlerentscheidung, dass deutsche Volk zum Kriegsteilnehmer an diesem Krieg gemacht wird, ohne dass damit eine Kriegserklärung verbunden wird. Und das sind schon ziemliche Ungeheuerlichkeiten, die sich abspielen und die einem zu denken liegen. Und ich meine, wir müssen zweifellos dafür sorgen, dass hier das Recht auf freie Meinung erhalten wird. Und das hat auch gar keinen Zweck, jetzt sogenannte Einsicht zu zeigen, indem man sagt, naja, wir wollen uns auch nicht gleich mit befassen. Wir lassen so viel Dreck auf die deutsche Geschichte schleudern, wie die anderen das wollen, und wir sagen, immer wieder haben Ahnung dazu. Und dazu komme ich zu den Beschlagnahmegründen der Nummer 66, historische Tatsache Nummer 68. Die historische Tatsache Nummer 66 wurde beschlagnahmt wegen meiner wissenschaftlichen Untersuchung in diesem Heft über die Tätowierung der Auschwitz-Häftlinge, und ich habe nachgewiesen, dass es keinen deutschen Befehl zur Tätowierung von Auschwitz-Häftlingen gegeben hat. Ich habe das nachgewiesen. Ich habe es also nicht nur behauptet, sondern ich habe die Beweise verbracht. Der Richter befasst sich mit diesen Beweisen überhaupt nicht, sondern er hat erklärt, ich habe damit die Juden oder die ganze Häftlinge allgemein bereinigt, und das ist also Verfassung und das ist also Beschwerdemann, Strafverfahren. Das Heft Nummer 67 wurde beschlagnahmt wegen meiner wissenschaftlichen Untersuchung über den polnischen Film Himmlerstadt. Dieser polnische Film Himmlerstadt lief irgendwann, ich glaube, vor einem Jahr hier über das deutsche Fernsehen und überlebte den Holocaust, erklärten dort Ich habe das wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen, also nicht nur behauptet, sondern nachgewiesen. Es hat nie einen Hinweisstab gegeben. Es hat auch nie einen Hinweisstab gegeben. Dazu sagt der deutsche Richter, damit habe ich den Holocaust minimiert, Strafverfahren, Volksverhetzung, Beschlagnahme. Es wird gar nicht untersucht, ob das der Fall war, wenn ich eine Frau, ob ich recht habe, wenn ich recht habe. Das ist 1968. Damit habe ich mich mit amerikanischen Kriegsverbrechen befasst und nachgewiesen durch internationale Literatur. Die Amerikaner haben gegen Japan einen rassistischen Krieg geführt. Für die amerikanischen Generale, Admirale, Politiker, Presseleute waren die Japaner keine Menschen, sondern es waren Affen. Es waren ungefähr Hundeziefer, es waren Insekten, es waren kleine Leute. Und so lauteten die Befehle der amerikanischen Generale, Admirale, Politiker und die Zeitungsüberschriften der amerikanischen Presse. Und ich habe anschließend den Satz dazu besetzt: Es gab auf deutscher Seite keinen einzigen Befehl eines deutschen Generals, Admirals oder Politikers mit einer ähnlich-rassistischen Motivierung. Und was die Maßnahmen betrifft, so ist es ein Beweis dafür, dass man Verbrechen auf deutscher Seite nicht öffentlich bekannt zu machen mag. Und was dieses Thema anbetrifft, dazu müsste dann sicher noch einiges neutral untersucht werden. Dann kommt das Recht darauf, denn damit habe ich den Holocaust geleuchtet, geschlagen habe Volksverhetzung, Strafverfahren. Gesetz Nummer 44 wurde inzwischen auch bestraft und übertrieben. Das ist 1990 erschienen und wir haben schon 98 festgestellt, dass 1990 bereits die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen dieses Heft durchgeführt hatte und das mit dem Gaben eingestellt hatte, die vielen Details einzeln einzubauen und von der Handys in Kaum zu widerlegen und das Verfahren einzustellen. Obgleich diese Erkenntnis vorlag, hat man das jetzt bestimmt einfach mit dem Grunde durch den Holocaust minimiert. Schluss aus, Volksverhetzung, Beschlagnahme. Das unterliegt jetzt zwar den Verjährungen und wird immer auf dem Zeiten der Regel vernichtet, aber diese Strafverfahren gegen die Nummer 66, 67, 68, die wurden inzwischen eröffnet. Das Landgericht Bielefeld verkündete den Eröffnungsbeschluss mit der Bemerkung wegen Geringfügigkeit. Sondern diese Verfahren von dem Amtsgericht Erfurt zu eröffnen, denn es könnten jetzt bei Zusammenfassung dieser Dampfstrafverfahren höchstens viele Gefängnisse dabei herauskommen. In der heutigen Voraussetzung, meine Damen und Herren, ist eine sachliche Geschichtsschreibung in Deutschland nicht mehr möglich. Sie ist aber zum Strafdelikt erklärt und hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Stellung unseres Volkes innerhalb der europäischen Staatenwelt. Wenn wir nicht mehr sachlich uns über falsche Anwürfe gegen unser Volk zur Wehr setzen dürfen, noch nicht einmal sachlich die deutsche Geschichte analysieren dürfen, sind alle sogenannten Freiheitsrechte wie Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit alle zur Illusion erklärt oder zur Propaganda erklärt. Denn es wird dem deutschen Volk nicht gestattet, hier wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Und wenn Sie diese vielen Anläufe gegen unser Volk und das weit gefächerte Panorama sehen, mit der also hier die Intellektuellen, Multiplikatoren des In- und Auslandes gegen unser Volk arbeiten und auch heute noch immer neue Treue behaupten und aufstellen, in der Anmerkung, das war ja niemand verpasst. In Transmitie oder in Magnetikum, aber es nicht vor Ort immer. Und wir uns nicht dagegen wehren dürfen, dann sind wir ein Volk mittleren Rechtes. Und die Bundesregierung wird sich zu verantworten haben, eines Tages vor dem deutschen Volk, dieses, ihr eigenes deutsches Volk, in diese Situation hineingebracht und in dieser Situation gehalten zu haben. Ich habe mir selber nichts vorzuwerfen. Wir haben bisher keinen einzigen Sachfehler nachgewiesen. Und insofern brauchen wir auf die kleine Befürchtung zu haben, dass hier Sie irgendwelchen Falschdarstellungen informiert worden sind. Ob man mich dann einsperrt oder nicht einsperrt, ist völlig unabhängig davon, dass die Geschichtsentwicklung weitergeht und die Erkenntnisse, die sich einmal festgesetzt haben, auch weitergeordnet in den Ausland. Im Ausland kennt man keine Verbotenschriften und das ist geradezu ein Lust. beispielsweise der Moment durch Beschlagnahme von Disketten, von Sicherungsdisketten, Beschlagnahme von Computern, also wir hatten meine Computer noch nicht beschlagnahmt, aber bei einer technischen Anwendung hat man sie bereits auch beschlagnahmt, dass man damit historische Wahrheiten aus der Welt schaffen kann. Die Technik geht weiter, denke ich an Internet oder auch überhaupt nur an solche Publikationen. Denn das, was ich heute schreibe, kann morgen dann ein anderer schreiben. Und Sie wissen ja auch, dass die Betreuung ja auch etliche wichtige Publikationen im Inland politisch veröffentlichen. Und es gibt andere Historiker im Ausland, die ihrerseits dazu beitragen, die Geschichte aufzuarbeiten und Erkenntnisse aufzuhellen, die einfach auf der Hand liegen. Denken Sie an die ganze Entwicklung auf der Dokumente, die aus Moskau wurden an die Öffentlichkeit gelangt und die Toten wieder verarscht sind, viel, viel Sachen. Das können Sie gleich aufhalten. Wir haben es erlebt, dass die Hauptrevisionen zwar vom Ausland her erfolgt sind, zum Beispiel die Entfernung der 4 Millionen Ziffern Auschwitz durch die Polen oder ein Spannung wie Geld. Das wirkt sich natürlich auch hier in Deutschland aus und man wird sich müssen und dazu auch durchdringen müssen, dazu, dass hier andere historische Fakten ebenfalls anerkannt werden. Und das wird sich als Bumerang erweisen. Diese ganze Prozessführung der Erreichung wird man damit nicht, ob man nicht nun einsperrt oder nicht, ist davon, wie gesagt, völlig unabhängig. Naja, wie die Entwicklung jetzt weitergeht, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Wir müssen die Entscheidung von Karlsruhe abwarten. Und davon wird die weitere Entwicklung abhängen. Aber so viel sehe ich schon jetzt ganz klar, wie irgendwas entschieden werden wird. Wird es sicherlich nicht möglich sein, für mich jedenfalls weiteres zu produzieren. Man würde mich mit ziemlicher Sicherheit, soweit ich sie heute abschätze, lebenslänglich einsperren, nur für sachliche Geschichtsschreibung. Es ist natürlich kein Zustand, auch nicht ein Zustand für ein Volk, dass sich über Dissidentenbestrafung in China und anderen Ländern gewaltig in der Weltöffentlichkeit zur Wehr setzt und im eigenen Land wie ein historischer Mensch macht. Ja, ich möchte im Wesentlichen damit meine Ausführungen schließen, stehe Ihnen aber gerne noch für Ihre Diskussionsbeiträge zur Verfügung. Sie können gerne Fragen stellen und Herr Herrmann, das bin ich zum Beispiel, der noch sind, dieses Verfahren habe ich angehört und kann ich ebenfalls bestätigen. Oder Einwände erheben, ob etwas von mir falsch zum Ausdruck gebracht worden ist. Aber ich nehme an, dass er das nur bestätigen kann. Damit beende ich meine Ausführungen über diese Situation. Ich darf noch vielleicht auch darauf hinweisen, dass ich auch nicht der Einzige bin, der hier in diese Gefühle der Justiz geraten bin, denn wir haben hier eine unwahrscheinlich weit gefächerte Verfolgungstechnik, der Verfolgungsbreite heute in unserem Fall zu verzeichnen. Ich denke auch hier an Reinhard Schönborn, als wenn ich als Historiker tätig war, aber als nationaler Mann, bis ich mit drei Jugendlichen zusammengetan hatte, ich will gar nicht auf Einzelheiten eingehen, jedenfalls, wenn man die ganze Wohnung ausgeräumt hatte, die man mehrfach verhaftet hatte, die jetzt 25 Mal geeignet ist, für praktisch Sachen, die jedem von uns Deutschen auch vielleicht praktisch passieren können. Ja, und ich kenne Gott ja auch unter uns hier bei, der hat ja auch durch seine Durchbrüche genommen, die Strafverfolgung auf sich bezogen. Und ich kann auch ein Lied davon singen, wie das innerhalb der Gefängnis aussieht. Und der Kettert, den wir auch in diesem Zusammenhang gerne nennen sollten, ist deswegen praktisch auch nur für seine nationale Mission im Gefängnis und für sogenannte oder auch für Äußerungen praktisch nur Meinungsdelikte. Ja, das ist alles Isolierungsschein. Ich meine, dass wir uns womöglich in einer Kriegsführungssituation zur geistigen Entwaffnung unseres Volkes befinden, in der unsere eigene Regierung hier gegen uns selbst tätig ist. Und das ist ein sehr betrüblicher Zustand, der aber nicht auf Dauer bestehen bleiben kann. Denn das ist die Weltgeschichte zuerst. Und die weltgeschichtliche Entwicklung wird also eine solche Weiterführung meines Erachtens auch nicht zulassen. Na, schön. Sendung gekommen ist, ist auch so 75.000 ungefähr bis 630.000 Juden und insgesamt höchstens 711.000 Menschen insgesamt in Auschwitz während des Krieges. Ich habe die angezeigt wegen Minimierung des Holocaustes, denn es sind bisher also eine Fülle von nationalen Deutschen verurteilt worden, aus dem Mittelalter eingezeichnet haben. Und ich habe mich berufen hier auf dieses Seite 11. Seite 11, ich werde vorlesen. Ich darf ein Bild machen, deshalb könnte ich euch nur zeigen, gegen solche Strafbeiten. Und die Verantwortungsentscheidung ist noch mehr. Also die Vorkampfanzeigen, also andere Anzeigen habe ich angezeigt. Und dann wird das raus. Ja. Thank you.